Bastian stieg wieder in das erste Stockwerk hinauf und ging zu dem Fenster. Es ließ sich öffnen und er stieg hinaus. Das Gerüst bestand nur aus senkrechten Balken, zwischen denen in gewissen Abständen waagrechte Bretter lagen. Die Bretter schwangen unter Bastians Gewicht auf und ab. Einen Augenblick lang überfiel ihn ein Schwindelanfall und Angst stieg in ihm auf, aber er zwang beides in sich nieder. Für einen, der Herr von Perelin gewesen war, gab es hier überhaupt kein Problem, auch wenn er nicht mehr über die fabelhaften Körperkräfte verfügte und das Gewicht seines dicken Körpers ihm doch ein wenig zu schaffen machte. Bedachtsam und ruhig suchte er Griff und Halt für Hand und Fuß und kletterte die senkrechten Balken abwärts. Einmal zog er sich einen Holzsplitter ein, aber solche Kleinigkeiten machten ihm nichts mehr aus. Etwas erhitzt und keuchend, aber wohlbehalten, kam er unten auf der Straße an. Niemand hatte ihn beobachtet. Bastian rannte nach Hause. Die Federmappe und die Bücher klapperten im Rhythmus seiner Schritte in der Schulmappe. Er bekam Seitenstechen, aber er rannte weiter. Er wollte zu seinem Vater. Als er endlich zu dem Haus kam, wo er wohnte, schnürte ihm Bangigkeit das Herz zusammen, weil ihm zum ersten Mal der Gedanke kam, dass der Vater nicht mehr da sein könnte. Doch der Vater war da und musste ihn wohl kommen gesehen haben, denn als Bastian jetzt die Treppen hinaufstürmte, kam er ihm entgegengelaufen. Er breitete die Arme aus und Bastian warf sich hinein. Der Vater hob ihn hoch und trug ihn in die Wohnung. »Bastian, mein Junge«, sagte er immer wieder, »mein lieber, lieber kleiner Kerl, wo bist du nur gewesen?« »Was ist dir passiert?« Erst als sie am Küchentisch saßen und der Junge heiße Milch trank und Frühstückssemmeln aß, die der Vater ihm fürsorglich dick mit Butter und Honig strich, bemerkte Bastian, wie blass und mager das Gesicht des Vaters war. Seine Augen waren gerötet und sein Kinn unrasiert, aber sonst sah er noch genauso aus wie damals, als Bastian fortgegangen war. Und er sagte es ihm. »Damals?« fragte der Vater verwundert. »Was meinst du damit?« »Wie lange war ich denn fort?« »Seit gestern, Bastian, seit du in die Schule gegangen bist. Aber als du nicht zurückkamst, habe ich die Lehrer angerufen und erfahren, dass du dort gar nicht warst. Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht nach dir gesucht, mein Junge. Ich habe die Polizei losgeschickt, weil ich schon das Schlimmste befürchtete.« »Oh Gott, Bastian, was war nur los? Ich bin fast verrückt geworden aus Sorge um dich. Wo warst du denn nur?«